SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Kyle Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Ein Trio aus Berlin auf Erfolgskurs. Ein Pariser DJ, der in Deutschland gerade riesig durchstartet. Und ein Brasilianer, der so ein bisschen der Frühlingsvorbote ist mit seinen Sounds. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X. Es ist Freitag oben, das heisst, er hat 3 Stunden exklusive brandneue Urban Elektronika. Ja, brandneue Sounds bringe ich dir heute zum Beispiel von einem Newcomer eben. Ein Pariser namens Damien ist mir bis jetzt nicht bekannt gewesen, aber er startet gerade richtig durch und zwar mit einem Plattenvertrag auf dem altehrwürdigen Kölner Techno- und Hauslabel, nämlich Compact Music. Und schon die letzte Compact war ja wirklich außerirdisch gewesen. Magst du dich erinnern, vor 3-4 Wochen hat er die Clariant die Angstscheibe vorgestellt und ich kann mir vorstellen, und kannst dich selber davon überzeugen, der Damien toppt das Release sogar noch. Dann bringt der Sound von André Sabota, eben er ist so einer von diesen Superstars aus Brasilien. Neue Sounds kriegst du außerdem noch von Hot Since 82. Und anfangen möchte ich wirklich mit einem epischen Opener. Und zwar die neue Marc Romboy-Scheibe. Mond Futuristik heisst sie. Ist die Woche rausgekommen, natürlich auf seinem eigenen Label, nämlich Systematik. Und du wirst sehen, die ist absolut super Space. Schön, reisest du mit. Viel Spass. Mental X. Thomas Saalbach. Das ist so einer von den Shooting Stars im Bereich House und Deep House Music. Und ich denke mir, einer von den Gründen, wieso der Jonas Saalbach so dermaßen erfolgreich ist, seit gut 2 Jahren ist, er ist inkonsequent. Das heisst, im Techno kann das durchaus positiv sein. Er hält sich nicht so an die klassischen Formeln. So muss House tönen, so muss Techno tönen, so muss Progressive House tönen. Er mischt das Ganze und das macht ihn eben zur Zeit so gefragt. Das hat sich auch der DJ Pena aus Portugal gedacht. Er hat nämlich prompt auf sein Label gesigned, nämlich auf Flow Music. Und das hier ist ein Remix, den Jonas Saalbach gemacht hat, und zwar für die kommende Ovation-Scheibe, heisst Lucie Sohn, und kommt in 2 oder 3 Wochen eben auf dem portugiesischen Label raus. Wirklich fantastische Scheibe und vor allem ein wirklich grandioser Remix. You're irreplaceable. Ioannidis Dous Kos heisst er, er kommt aus Patras, aus Griechenland. Und ja, in Sachen House Music, Progressive House Music, Tech House Music und irgendwelche andere House Music auf jeden Fall, das ist er wirklich ungeschlagen. Das beweist er schon seit einem Jahr und Tag entdeckt worden. Ist ja auch von seinem Landsmann im Chief Hall of Swift Music. Das ist ein kleines Underground-Label gesehen, aber genau. Die erste Dusk-Platte hat dann am Schluss John Digweed im Finger gekriegt und dann kannst du dir vorstellen, was passiert ist. Klar, Digweed hat noch Bedrock gesigned und so weiter. Dusk super erfolgreich und das zu Recht. Das ist die neue, im Moment noch untitled, aber in aller spätestens zwei Wochen wird sie dann released und dann wissen wir auch den Namen. Ja. Yeah. Really? You're one of a kind. You're irreplaceable. It's easy to disappear. It's easy to be far, even though you're near. It's really easy to feel behind. letzten Freitag hat er den Track zum ersten Mal vorgestellt. Etwas Made in Switzerland, genauer gesagt, naja gut, verwenden auch sonst ein Animal Trainer aus Zürich. Endor heisst der aktuelle Track, den sie bei Anja Schneider auf einem Mobile released haben. Richtig technisches Brett, richtig gut, sehr, sehr zügig und sehr funktionell im Club. Hintergrundinfos zu der heutigen Show findest du auf srf.ch/mentlix. Gerade nach der Sendung bekommst du natürlich Playlisten und den ganzen dreistündigen Trip zum gratis Downloaden als Podcast. Gehst du auf srf.ch/mentlix und drückst dann dort ab den 11 auf den Download-Button. Selbstverständlich bekommst du meine Show auch auf iTunes. Hey, schönes Wochenende! immer wenn du denkst, es geht noch mehr, kommt von irgendwo ein Petrov-Hahn. Naja, okay. Pavel Petrov aus Bulgarien. Im Moment für mich ist er einer von diesen Techno- und Tech-House-Produzenten. Stellenweise erinnert er mich sehr an den verstorbenen englischen Produzenten, nämlich an Slacker und Sean McCauley. Der hat auch immer wirklich die bierwitzigsten Samples verwendet. Und Fussstapfen, die Slacker hinterlassen hat, ist natürlich riesig. Aber Pavel Petrov macht sich auf, den Olympus zu erklimmen. Wirklich fantastisch. So, als nächstes kannst du brandneu und exklusiv die neue Kompakt-Scheibe vom jungen Pariser DJ. Und zwar im Damian. Das Ding ist dermaßen wuchtig und extrem melodisch und lässt dich einfach überraschen. Als nächstes Essential Tune von Kompakt. Thank you. Kompakt, das ist ein deutsches Label rings um Wolfgang Voigt und Michael Meyer. Und das Label macht es ihm wirklich hervorragenden Ruf, wieder mal alle eher eins der besten Techno- und House-Label der Welt zu sein. Und wir können uns erinnern, genau vor 3 Wochen ist es gesehen, da hat ja Kompakt die neue Ankh-EP vom Kanadier und Clarion released. Und es war wirklich ein Wunderbrett. Wirklich so eine absolute Clubbombe. Und jetzt, 3 Wochen später, setzt sie sich gerade nochmal ein drauf. Diesmal mit einem jungen Herr aus Paris namens Damien. Das ist Damien, das ist die Comedy Kompakt und heisst mit seinem Milestar. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Show Goddard hat in den 90er Jahren ein paar wirkliche Clubperlen produziert, vor allem so im House-Sektor. Und das ist natürlich klar, wenn du irgendwie etwas so erfolgreich gemacht hast, wie eben auch so Mitte, Ende der 90er Jahre, dann haben die Tracks oder der eine oder andere davon zumindest immer wieder mal ein Revival. Wir mögen uns erinnern, erst gerade kürzlich ist gerade Joe Goddard's Scheibe re-released worden mit einem wirklich irrsinnigen Remix von Robert Babich. Jetzt ist wieder eine dran, und zwar Music is the Answer. Eine Hymne, früher noch und natürlich auch heute. Heute allerdings immer brandneue Remix von Hot Since 82 oder ganz einfach Welcome to the 90s. Den Namen Township Rebellion gehört habe ich Naja, okay. Also erst habe ich irgendwie so postpubertären Gangster-Rap damit assoziiert. Aber nein, ganz weit weg. Township Rebellion, das ist wirklich so ein Moment, so, ja, etwas vom Coolsten, was aus Berlin kommt, entdeckt und gefördert worden vom Oliver Kolecki auf einen Stil von Talent, und da spricht ja schon ganz ganze Band. Man muss aber auch sagen, alle spätestens seit ihrem Album, nämlich Phobia, auf dem New Yorker Kulthouse-Label, nämlich Tommy Boy, geht es bei denen steil bergauf. Und das da ist ihre neue Scheibe. Das sind Township Rebellion, und zwar mit Liquid Green. We'll be right back. halt gleich noch sinnvoll, kurz bevor man aus dem Haus ins Radiostudio rennt, noch schnell den Posteingang anzuschauen, weil sonst wären wir heute oben nicht in den Genuss von dieser Scheibe gekommen. Das hier ist die brandneue Scheibe vom israelischen Label Lost and Found. Ja, der Chef ist der Guy J und das sind Stereo Underground mit Northern Lights. Göttlich. Komposition und wirklich sagenhaft und auf den Punkt gemastert. Da sich noch manche gehypten Underground-Superstar eine grosse Scheibe abschneiden. Unglaublich. Der Typ heisst Pete Kay, ein Stück heisst Andromeda, ist auf dem Proton-Label gerade heute rausgekommen und die ganze EP, die rockt einfach wirklich unglaublich. Sie machen es sehr clever, verkaufen es als Deep House, weil es ist natürlich nach wie vor so, dass ein Progressive House ein Ding ist, noch ein bisschen so EBTM-lastig assoziiert. Gut, allzu lang wird es nicht gehen, wenn man denkt, dass der DJ Sascha jetzt bald seine neue Scheibe Trigonometrie rausbringt. Und das ist ein absolutes Trance-Monster und wird jetzt schon gespielt, unter anderem von seinen DJ-Kollegen Kölsch und auch im gruseligen Seth Droxler. Naja, okay, wenigstens ab und zu spielt er einen guten Track, auch wenn er nicht von ihm ist. Hintergrundinfos zu der heutigen Show bekommst du auf srf.ch/mentlex. Die Playliste steht dann nach der Sendung parat für dich und selbstverständlich kriegst du auch die dreistündige Trip als Podcast. Check uns srf.ch/mentlex und iTunes. Brasilien sind sie im Moment am Feiern wie wild. Gut, sie haben natürlich Sommer dort, aber sie haben auch wirklich eine riesige Auswahl, was die elektronische Clubmusik betrifft. Man sagt, sie haben die besten Festivals und natürlich mit dem Warung Beach Club, einem der coolsten Clubs auf der Welt überhaupt. Genau, aus Brasilien kommt Andres Robota als regelmäßiger Zuhörer von mir. Seine epischen Tracks sind schon bestens bekannt und er ist einfach wirklich grandios, der Typ. Das da ist sein brandneuer Remix von Payen und das ist so super massiv. so deep. I'm ist definitiv abgeschlagen. Du hörst jetzt ein Virus, ich bin der Mentlix, ich bin seit über 17 Jahren zuständig, dass am Wochenende die urbane elektronische Underground-Club-Musik nicht zu kurz kommt. Und da haben wir so ein Underground-Monster, ein sehr tiefes sogar, und zwar von Daniel Glover. Epidrana heisst das Teil. Was passiert eigentlich das Wochenende im The Clubland Schweiz? Denk. Ja gut, es passieren wirklich ein paar sehr interessante Sachen, aber ich bin halt ein riesiger Fan zum Beispiel vom Schweizer vom Lee Fandowski, und der spielt am Morgen so oben im Rockclub in Luzern. Was sonst noch passiert, und ich kann das sagen, es passieren richtig viele Sachen, weil man weiss es inzwischen, im Ende des Monats, sobald der Zahltag raus ist, bietet Clubs riesige Lineups auf und wirklich sehr hochwertig. Meine Club Selections bekommst du in genau 15 Minuten. We'll be right back. Digweed, you're listening to Virus Radio with Mental X. We'll be right back. die ich dir heute sogar zum dritten Mal vorgestellt habe. Das heisst, oder zum dritten Mal habe ich sie mitgenommen im Playlisten. Das mache ich wirklich nur anhand der Zeit, geht es auch nicht anders. Wenn mir ein Track wirklich, wirklich gut gefällt. Gut, Syncopat ist natürlich eines von diesen super Labels aus Spanien rings und Affect heisst der Typ. Und produziert hier hat es ein junger Brasilianer namens Alex Stein. Ein Stück heisst A Tribute. Sag, du bekommst auch Techno-Sounds das Wochenende im Clubland Schweiz. Zum Beispiel in der alten Kaserne. Morgens oben sind Symphonics. Gut, die gehen jetzt eher so einen richtigen Goa-Sound. Aber wir nehmen das mal ganz genau auseinander und analysieren das. Und für das habe ich meine kleine, feine Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Also eher so ein bisschen Go-Up-Side-Trance-lastiger Sound morgens oben in Zürich in der alten Kaserne mit Symphonics und Digi-Kult. Möchtest du eher wirklich sehr coole Techno- und Tech-House-Sound haben, dann einmal mehr ins Hive ab. Und zwar mit Ryu und dem Ray Okapara. Mind Against, die sind im Moment irgendwie, habe ich das Gefühl, die ganze Zeit in der Schweiz. Morgens oben sind sie in Zürich im Bellevue, im Komplex-Club. Naja, bist eigentlich gar nicht die Woche rumgekommen. Alles tapiziert. Fritz, ein Kalkbrenner auf einer grossen Tour. Ich nehme an, es wird schon ausverkauft sein. Aber wer weiß, vielleicht findest du noch das eine oder das andere Ticket. Als Unterstützung bekommen sie unsere lokalen Matadoren, nämlich Animal Trainer. Zu guter Letzt haben wir noch den Lexi-Club in Zürich. Und dort ist morgens oben der Ryan Crosser. In Luzern kannst du morgens oben auch in den Ausgang gehen. Gut. Ich glaube, morgens oben ist ganz Luzern ein einziges Partyfeld. Naja, vielleicht nicht unbedingt elektronisch, aber zumindest elektronische Musik bekommst du morgens oben im Rockclub, und zwar mit dem Genfer, mit dem Lifandowski. In Basel haben wir das Borderline und die setzen wie gewohnt auf knüppelharten Techno, morgens oben sogar noch Dub-Techno, und zwar mit der deutschen DJ-Frau, nämlich der Claudia Galblas, während im Nordstern am sind. Naja, okay, Kult-Act, oder? Hintergrundinfos zum heutigen dreistündigen Trip, der Podcast zum Download oder noch vieles mehr findest du auf srf.ch/mentlix. Oh yeah, baby!

ist ein Trio aus Berlin und die sind heute oben im Feature mit brandneuen Tracks gestanden. Hast du erst spät eingeschaltet? Kein Problem. Gerade nach der Sendung, etwa ab der 11 Uhr, kannst du die heutige, eine dreistündige Show als Podcast downloaden. Wo? Auf besseren.ch/mentlix und natürlich auch auf iTunes. Ja, da haben wir etwas, was so richtig schön Sascha-esque ist. Ist allerdings vom Duo produziert und nicht vom Einzelproduzenten, aber vom Marc De Puls und dem Raphael Cerato. Das ist der Typ, der letzte Woche das Feature vorgestellt hat. Das ist Vertigo. Und gerade als nächstes gibt es einen unheimlich geilen Shake-Klassiker. Aha. Da habe ich meine Sendung genau 8 Jahre gehabt. Der Stairs Club im Letzi Park hat gerade aufgemacht und das Labyrinth wieder einmal zu. Naja, eben, wieder einmal. Aber in diesem Jahr ist wirklich so eine Renaissance vom Tech House hat dort angefangen und nicht zuletzt dank dem Quavo. Ja, der Quavo wird einmal mehr. Das ist der Typ, der seit zwei Wochen die fantastische Mambo Jumbo am Start hat. Und Praktisch kein anderer Produzent hat meinen Soundtrack von dieser Sendung so prägt wie der Quavo. Also ich glaube, es sind wirklich unendlich viele Tracks, aber er ist auch wirklich gut. Das hier ist eben aus dem berühmt-berüchtigten 2008. Das ist der Quavo mit Not Giving Up. schnell sind 3 Stunden elektronische Clubmusik rum. Wir hören so auf, wie wir angefangen haben, nämlich bei absolut verspieltem, feinen und vor allem sehr melodischem House-Sound. Das sind viel lecker, und zwar mit Soon You'll Be Gone. Ich bin aber alles spätestens am nächsten Freitag für dich wieder live hier im Studio, hinter den Turntables im Studio am Umeinander shaken und dich einfach ins Wochenende begleiten. Die heutige Sendung gibt es als Podcast auf srf.ch/Mentlix. Die Playlist findest du ebenfalls online. Es würde mich sehr freuen, wenn du am nächsten Freitag wieder einschaltest. Ab der 7. bin ich wieder da. Komm gut durch die Nacht und genieße das Wochenende. Ciao, ciao. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.